Im leisen Verschwinden der Landschaft, das neue Album von Falkenberg. Und es gibt ein zweistündiges Interview dazu. Eigentlich sollte es starten zur neuen Tourneerunde von Falkenberg. Die verschiebt sich ja nun von vorne bis hinten durch Corona. Vielleicht ist es unsere allerletzte Sendung, wer weiß das schon. Genießt sie trotzdem die nächsten zwei Stunden mit Falkenberg. Der nicht ganz 30 Minuten Nonstop Music Block, wir haben uns wieder verplaudert, beginnt mit dem Titelsong des aktuellen Albums. 30 Minuten Nonstop Marabou. Let me introduce you to 1. Jetzt auf Radio Marabou. Ich verlasse die Wüsten der Einzelheiten, die gefräßigen Mauern der wuchenden Stadt, einen Atemzug lang verweilen die Straßen, wenn sie weiterziehen, macht der Abend sie glatt. Fallende Horizonte, der letzte Vorhang. Im leisen Verschwinden der Landschaft, im leisen Verschwinden der Landschaft. In geräumigen Bildern verirrte Häuser, violette Fahnen im sterbenden Licht, Großaufnahme. Entwaldeter Welten, die Schlote im Zwischenraum schlafen nicht. Fallende Horizonte, der letzte Vorhang. Im leisen Verschwinden der Landschaft, im leisen Verschwinden der Landschaft. Alles verstummt für den einen Moment, nachdem der Abschiedsgruß der Vögel verklingt. Ich zähle das Funkeln der Grasdiamanten, bis mein Schatten im nasskalten Boden versinkt. Fallende Horizonte, der letzte Vorhang. Im leisen Verschwinden der Landschaft, fallende Horizonte, der letzte Vorhang. Im leisen Verschwinden der Landschaft, im leisen Verschwinden der Landschaft. Ja, euer Erzähler Marcel Fischer ist eigentlich ein Spaßvogel vor dem Herren, aber heute die Sendung wird doch ein wenig ernster. Laibach. We'll be right back. Die Freiheit ist nicht mehr frei. Interview mit Falkenberg traf ich mich im vergangenen Jahr. Drum sprachen wir entspannt über das aktuelle Album. Viren in der Luft waren damals nicht unser Thema. Jetzt das Thema David Bowie und seine Coverversion. Duran Jones macht sich an Young Americans direkt nach Rebecca Rayne und Mick Evans, unseren Freunden, The Gene Genie. Small Gene Genie, knock off to the city. Strung out lasers and flashback blazes. Ate all your raisins while pulling the waiters. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes right. Oh, the greenie. She loves him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go of his hand. Says he's beautician, sells you nutrition, and keeps all your dead hair for making your underwear. Poor little greenie, poor little greenie, greenie, greenie, greenie. The Gene Genie lives on his back. The Gene Genie loves to miss that. He's outrageous, dreams and he wants. Gene, Genie, let yourself go. Let yourself go, Gene, Genie, Genie, Genie. So simple-minded, he can't drive his module. He bites on the neon and sleeps in a capsule. Poor little greenie, he loves to be loved. Poor little greenie, loves to be loved. Poor little greenie, loves to be, loves to be, loves to be, loves to be. Poor little greenie. Alternative Music. Twinter. Radio Marabu. Lynch's Lost Highway, David Bowie, I'm Deranged. Und völlig klar im Kopf, hier ist Falkenberg im Interview. Alternative Music. Winter. Radio Marabu. Endlich mal wieder zu Gast. Falkenberg auf Radio Marabu. Es ist lange her, lange her. Ja, ich freue mich aber. Wir haben wieder 2 Stunden vor uns, eine wunderbare Sendung. Nicht 2 Stunden Interview, wir spielen ja auch noch ein bisschen Musik. Ich beginne mal, weil wir haben zum letzten Album kein Interview gemacht. Mit einem kleinen Auszug aus dem letzten Album, verjagt von den Straßen in die Zukunft, vertrieben aus den Tempeln der Schönheit, verbannt von den Stufen des Wissens, verloren für die Felder der Freiheit. Fand ich ein sehr, sehr gutes Textbeispiel aus dem Titel Brot und Beton. Das Album hieß Die Apathie der Sterne. Ist das für dich abgehakt oder kannst du zu dem Album so nachträglich noch ein paar Worte sagen, zu deinem letzten Album? Naja, abgehakt ist es nicht, so lange ist es ja nicht her. Also klar, es ist schon ein sehr spezielles Album. Mir hat es musikalisch gefallen, weil es musikalisch sehr durchdacht war. Also sehr lange Stücke, sehr klug aufgebaut und auch recht aufwendig gemacht zum Teil von der Instrumentalisierung. Das stimmt. Naja, der Produktionsprozess war auch diesmal ein bisschen, also vorgegebenermaßen sehr seltsam, weil ich hatte ja diesen Unfall im Herbst davor und dann habe ich das ja im Winter produziert und da hatte ich noch die Auflage zu liegen. Beziehungsweise eigentlich die Auflage dann später, sagte mein Chirurg, sagte, naja, wir können das machen, also weil es ging darum, dass mein erster Lendenwirbelkörper wieder zusammenwächst und so. Und dann sagte der, okay, also Kompromiss wäre eine halbe Stunde liegen, halbe Stunde Studio. So, und dann habe ich quasi immer eine halbe Stunde Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was ich in der halben Stunde davor im Studio gemacht habe. Und wahrscheinlich ist das deshalb alles so unglaublich genau und so, ja auch so, so fragil teilweise so geworden in den Arrangements, wahrscheinlich deshalb, weil also wenn du gezwungen bist, da eine halbe Stunde rumzuliegen und darüber nachzudenken, da fällt dir immer noch was ein, was du machen kannst. Hier zum Beispiel interessante Basslinien in der Strophe und das Lied läuft schon im Hintergrund, wir hören es jetzt, Brot und Beton. Die Städte reißen auf, die Beben gehen tiefer, der kollektive Geist kaut auf seinem Kiefer. Die schamlosen Leben, Hämatome, Erosion, schöner Wohnen hinter Mauern, Frakturen und Läsionen. Verjagt von den Straßen in die Zukunft, vertrieben aus den Tempeln der Schönheit, verbannt von den Stufen des Wissens, verloren für die Felder der Freiheit. Brot und Beton, entfernt an den Rand der Wunden. Brot und Beton, keine Sterne, keine Stunden. Brot und Beton, entfernt an den Rand der Wunden. Brot und Beton, keine Sterne, keine Stunden. Lebensbilder fallen, bevor sie trocken sind. Kinderzimmer wenden, die Fenster werden blind. Menschen werden Schatten in der Ausweglosigkeit des registrierten Lebens, verloren in der Zeit. Verjagt von den Straßen in die Zukunft, vertrieben aus den Tempeln der Schönheit, verbannt von den Stufen des Wissens, verloren für die Felder der Freiheit. Brot und Beton, entfernt an den Rand der Wunden. Brot und Beton, keine Sterne, keine Stunden. Brot und Beton, entfernt an den Rand der Wunden. Brot und Beton, keine Sterne, keine Stunden. Tafeln, beruhigte Gewissen, das Band der Empathie, perforiert, zerrissen, verjagt von den Straßen in die Zukunft, vertrieben aus den Tempeln der Schönheit, verbannt von den Stufen des Wissens, verloren für die Felder der Freiheit. Brot und Beton, entfernt an den Rand der Wunden. Brot und Beton, keine Sterne, keine Stunden. Brot und Beton, entfernt an den Rand der Wunden. Brot und Beton, keine Sterne, keine Stunden. Brot und Beton. Brot und Beton. Brot und Beton. Brot und Beton. Keine Sterne, keine Stunden. Beton von Falkenberger ist zu Gast auf Radio Marabu vom leisen Verschwinden der Landschaft. Das ist nun das neue Album. Hab's gerade von dir gekauft, das war mir wichtig und auch noch nicht aufgemacht, ist noch verschwunden. Genau, ist absolut zu. Ich hab's daher auch noch nicht gehört und kann eigentlich gar nicht viel zu den Texten fragen, vielleicht auch ganz gut so. Auffällig ist aber zumindest von der Optik her, die letzten Platten waren bei dir immer ein bisschen dunkel. Also entweder waren sie mal eine Zeit lang braun, dann war es eine graue bis hin zum schwarzen. Und hier ist es jetzt eine recht helle Optik. Wie hat sich das so ergeben? Wer hat das gestaltet? Es ist einfach nur genau umgedreht. Also es ist sehr viel weiß und wenig schwarz. Ja, das stimmt natürlich. Wer hat das gezeichnet? Das haben meine Grafiker gemacht. Das ist nach dem Foto. Das ist also kein Hexenwerk. Also es hat keiner wirklich gezeichnet, also ja. Auch um mal so bei der Wahrheit zu bleiben. Das ist ganz einfach nach dem Foto, ein bearbeitetes Foto ist es nicht weiter, aber ich wollte es genauso haben und genauso haben sie es gemacht. Wir haben ja das auch ein bisschen so, wenn man das hier so sieht, man hätte ja auch das nicht so plastisch machen können. Es gibt ja hier quasi wie so bei Comics so eine weiche Außenkante, also zum Beispiel so Freunde, die bildende Künstler sind so in meinem Freundeskreis. Die haben gesagt, warum hast du denn das gemacht? Ich habe gesagt, naja, weil das dann plastischer aussieht, also auch auf dem Poster und so. Also ich fand das einfach gut, dass das so ein bisschen, dass es eben nicht so ganz dolle gezeichnet aussieht, sondern schon ein bisschen grafisch eher. Genau. Im leisen Verschwinden der Landschaft, das lässt natürlich verschiedene Assoziationen zu der Text, die Titelzeile des Albums. Welche gibst du preis? Naja, im Prinzip ist es ganz einfach. Also ich meine, also wir befinden uns ja alle in derselben Situation, dass um uns herum alles verschwindet, was uns wichtig war oder was uns wichtig ist. Und das hat eben in unserem Zeitalter nichts mehr damit zu tun, dass wir einfach älter werden und dass bestimmte Sachen verschwinden, die wir in unserer Kindheit oder Jugend geschätzt haben, sondern es verschwinden ja Sachen, die für unsere Kinder und unsere Enkel genauso wichtig wären, also wie für uns damals. Und das ist einfach, sowas hat es ja in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Eine unglaublich schnelle Entwicklung. Es ist eine unglaublich schnelle Entwicklung. Also ich meine, der technische Fortschritt, den wir erlebt haben in den letzten, ich sag mal 50 Jahren oder sagen wir mal ruhig 100 Jahren, das ist sowas, wie das ist einmalig in der Menschheitsgeschichte. Es ist so rasant und es wird vor allen Dingen immer schneller. Und das führt natürlich dazu, dass das in dieser ganzen Rücksichtslosigkeit, die sich daraus entwickelt, Sachen verschwinden, die aber eigentlich für uns ganz wichtig sind. Also natürlich, im Moment liegt der Fokus auf Umwelt und auf Klima und so, aber es verschwinden ja auch andere Sachen. Es verschwinden ja zum Beispiel auch Sachen, die zum Beispiel für unser menschliches Miteinander einfach wichtig wären. Also zum Beispiel eine konstruktive Kommunikation verschwindet ja auch immer mehr. Und quasi, es ist den Leuten offensichtlich nicht mehr bewusst, dass es, es gibt, klar, verschiedene Wahrheiten sicherlich, aber es gibt eben auch Lüge, und im Moment hört man mehr Lügen als Wahrheiten. Was mir auffällt, da sage ich mal einen blöden Altbegriff, Konfliktkommission, es gibt weniger Möglichkeiten, Konflikte zu lösen. Es wird, hat eigentlich jeder seinen Beton, passt dann wieder zum Beton und bleibt so. Ich verrate jetzt aber auch die beiden Sachen, die mir bei dem Albumtitel, ich habe es ja wie gesagt noch nicht gehört, beim Albumtitel durch den Kopf gegangen sind. Zum einen natürlich vom leisen Verschwinden der Landschaft, da habe ich auch an Dinge gedacht wie Umwelt zum Beispiel, gerade so in Thüringen, da wurde ja in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel gebaut, auch Verkehrsprojekte und Wirtschaftsgebiete, und wenn man jetzt von heute zum Beispiel auf die A4 blickt, von den drei gleichen zum Beispiel, also das war früher Natur, da wurde einst der wunderbare Film über Bach gedreht, dort da ließ ich heute gar nicht mehr drehen, weil da alles voll gekackt ist, zum Teil mit wieder leerstehenden Gebäuden, ja, und im Thüringer Wald selbst siehst du überall Autobahnbrücken und ECE-Brücken, und auf der einen Seite mag es sicherlich wichtig sein, aber verschwindet zumindest auch eine Naturlandschaft, für mich zumindest als Thüringer. Und das Zweite, was ich natürlich so im Kopf hatte, ist es natürlich auch vielleicht ein Verschwinden der eigenen Kraft eventuell. Daran habe ich zumindest gedacht, dass man vielleicht von verschiedenen Sachen mehr ablässt oder so. Das war meine Assoziation mit dem Titel. Nee, ich glaube nicht, dass Kraft verschwindet. Also Kraft hat man immer. Dann hat man die jetzt, und wir spielen jetzt ein Stück vom Album. Mir wäre es jetzt recht, wenn wir den Titel spielen, der für dich am geeignetesten schien, als erste Single in die Radio Marabu Playlist zu geraten. Ich denke über Single. Das weiß ich, aber wir spielen natürlich immer einzelne Titel. Die anderen suche ich dann alle aus, aber den ersten gibst du jetzt vor. Also quasi mein Favorit vom Album. Den du meinst, ja, das ist die Nummer. Naja, ich finde eigentlich am ungewöhnlichsten und deshalb auch am auffälligsten ist halt das erste Stück, also das Intro. Himmel in Scheiben? Richtig. Das ist sicherlich instrumental oder ist es gesungen? Nee. Instrumental. Genau. Dann spielen wir das jetzt. Ja. We'll be right back. Das war die Eröffnung des aktuellen Albums von Falkenberg. Er sitzt an meiner Seite und ein Instrumentalstück ist hier. Du hast ja mal das Pianosa-Album gemacht, nur instrumental. Und ich kann mich erinnern, wir haben mal ein Interview gemacht in Zedenick und da hast du nach dem Interview ein bisschen am Klavier herumgeklimpert und da kam dann gleich so die Idee, Mensch, das könnte ja gleich dann eine Melodie sein. Ich denke aber, so schnell geht es dann doch nicht mit den Instrumentalstücken. Du sitzt da auch länger dran und überlegst dir genau, was du da machst. Ich sitze da genauso lange dran wie an den Songtextstücken im Prinzip. Also es ist die Quälerei ist dieselbe, bloß auf eine andere Art. Und du willst ja damit mit Sicherheit auch eine Stimmung erzeugen. Du hast ja auch mal dieses Projekt Voiden gehabt, was Kunstprojektmusik war in dem Sinne. Geht das so ein bisschen in die Richtung auch? Nee, das passt ja schon alles hinzu zusammen und hat auch einen Sinn. Also ich meine, es ist ja so, dass auf diesem Album ist es so, dass es quasi die äußere Klammer und eine innere Klammer gibt. Also es gibt ein Intro und ein Outro und es gibt quasi in der Mitte des Albums werden nochmal drei Songs nochmal eingerahmt durch Instrumentalstücke. Die sind allerdings nicht ganz so opulent und nicht ganz so auch aggressiv, ja, wie der erste Track auf dem Album, sondern die passen sich da ganz gut an als Übergänge. Und ich habe diese Struktur einfach gewählt, weil ich dadurch die Möglichkeit hatte, den Songs nochmal so ein anderes Podium zu geben. So ein spezielles Podium, speziell den dreien, die in der Mitte sind. Was bedeutet dir die Fertigstellung eines neuen Albums? Also es ist jedes Mal aufregend und es ist jedes Mal tierischer Stress und es ist jedes Mal, also es ist immer wieder, es hört auch nicht auf, also es wird nicht besser. Ich habe ja irgendwie gedacht, es ist ja jetzt, also insgesamt, wenn man jetzt mal so Stern Meisen und Delta Dreams und alles sowas weglässt, dann ist das jetzt mittlerweile mein 20. Album. Ich habe vorhin mal gezählt, bei Disc Docs, da bin ich auf 17 Solo, aber da kann ja noch Stern Meisen kommen auch noch dazu. Nee, du hast die Die Live-Platten nicht dabei? Nee, die habe ich nicht mitgezählt. Also ich habe, was ich sonst nicht mache, ich habe die Live-Alben mitgezählt und dann sind es 20. Dann kommt man hin, genau, ja. Die waren ja weiter unten noch. Ja, genau, dann sind es 20. Aber die Live-Alben müssen ja auch gemischt werden und produziert werden und gemacht werden. Also letztendlich ist es schon so. Und es ist eben jedes Mal derselbe Stress irgendwie und ob es jetzt gut ist, ob man lange genug Zeit hatte und so weiter und so fort. Und es hört irgendwie nicht auf. Die Interviews auch Stress? Ach naja, die Interviews, ich mache ja grundsätzlich nur noch Interviews mit Leuten, wo ich weiß, dass das irgendwie Spaß macht und dass das sinnvoll ist. Also diese blödsinnigen Interviews, die ich noch aus meiner Zeit kenne, als ich noch bei der Industrie war, wo du hinkommst und die Leute überhaupt nicht wissen, wer du bist und was du machst und so. Solche Interviews mache ich grundsätzlich nicht mehr. Also das ist schon mal klar. Also es ist dasselbe Prinzip wie bei den Konzerten. Ich mache eben auch nur noch Konzerte dort, wo ich spielen will. Und genauso ist es mit den Interviews und genauso ist es mit allem, was Medien anbetrifft. Also es ist grundsätzlich nach dem Prinzip, ich mache nur noch Sachen, die mich jetzt irgendwie nicht stressen oder so. Also wo ich dann hingehe oder hinfahre oder keine Ahnung, wo ich das mache und wo ich dann einfach ein gutes Gefühl dabei habe. Weil anders mache ich nicht mehr. So halte ich es eigentlich auch, wenn ich Interviews anfrage. So sollte es auch sein. Du hast in deinem Newsletter geschrieben, dass du schon darüber nachdenken musst, wie du die nächsten Monate über die Runden kommst, weil so eine Plattenproduktion ist mit Sicherheit auch nicht ganz billig, selbst wenn du jetzt vieles selbst machst. Und ja, wie schwierig ist es mittlerweile? Ja, guck mal, wenn ich vieles selbst mache, heißt das ja nicht, dass es kein Geld kostet, weil in der Zeit, wo ich vieles selbst mache, kann ich ja keine Konzerte spielen. Zum Bleistift. Also das heißt, ich hab keine Einnahmen. So, und ich komme mit diesem ganzen Crowdfunding-Ding und keine Ahnung, ich komme damit irgendwie nicht zurecht. Also es ist irgendwie nicht so mein Ding, weil ich irgendwie auf dem Standpunkt stehe, klar sollen die Leute für Musik bezahlen, also sie sollen auch für Theater und für Literatur bezahlen, aber doch erst, wenn es fertig ist und wenn sie der Meinung sind, das ist gut oder so. Ne, so, aber irgendwie so, also mich stört alleine schon daran, dass da Geld irgendwie irgendwo hinfließt, dann verdient ja auch noch irgendeine Plattform mit, was ich ja völlig absurd finde und das ist nicht wenig. Ja. Ne, so, und dann sage ich mir, warum machen die Leute, die jetzt unbedingt Crowdfunding machen müssen, wobei ich, sag mal, bei den etablierten Kollegen das wirklich sehr kritisch sehe. Also ich sag mal, wenn du jetzt ein junger Künstler bist, der jetzt 18 ist oder so und gerade anfängst und wirklich gute Ideen hast für ein erstes Album, dann finde ich irgendwie, dass Crowdfunding irgendwie noch was Sinnvolles ist. Aber bei Leuten, die 20 Jahre oder mehr auf der Bühne stehen, also um Himmels Willen, was ist da los? Also ich meine, warum bettelt man da sein Publikum an? Ich verstehe das nicht. Also mir selber ist das fremd. Ich meine, das ist jetzt auch überhaupt nicht wertend, wenn die Kollegen, die das machen, sich dabei wohlfühlen, okay, meinetwegen, ich kann das nicht. Ich kann das verstehen. Ich habe da viel auch schon drüber diskutiert, über diese Geschichte. Ich glaube zum einen erstmal, dass es, wenn überhaupt, mittelfristig nur bei etablierten Künstlern funktioniert, die dadurch natürlich auch eine größere Nähe zu sich zulassen. Und bei jungen Künstlern sicherlich am Anfang, wobei man da vielleicht noch sagen kann, ist es vielleicht auch so ein bisschen so, dass dann überwiegend erstmal die Kumpels oder die Erstentdecker dann Geld geben. Da ist es auch, bekommt es vielleicht nicht so diese ganz große Ebene. Da mag es jetzt zur Zeit, sind wir ja noch so in diesen Anfangsjahrzehnten des Internets, die eine oder andere Ausrutschgeschichte geben, aber langfristig halte ich das eigentlich auch nicht für einen Weg, um Kultur oder Plattenproduktion dauerhaft zu halten. Ich meine, das ist ja auch so, guck mal, es ist ein Haufen Geld, was da teilweise fließt und keiner weiß so richtig, wo das Geld hinfließt, was dafür bezahlt wird. So. Das ist, also für mich hat das so ein, ich glaube, in Baden-Württemberg sagt man so ein Geschmäckle. Geschmäckle. Das ist so komisch, das ist irgendwie komisch und das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Ich find's gut, die Leute sollen zu den Konzerten gehen, wenn sie ihre Leute unterstützen wollen, sollen da Ticketpreise bezahlen, die Leute sollen CDs kaufen, das ist ganz wichtig, die sollen vor allen Dingen dieses scheiß Streaming-Plattform abschaffen. Die hasse ich auch. Das ist widerlich, das ist der Tod. Also diese Streaming-Plattformen wie Spotify und ähnliches, das ist der Tod. Das ist der absolute Tod für jeden Musiker. Definitiv. Habe ich auch mit vielen Leuten schon viel diskutiert, aber viele glauben es nicht, die sich selbst als Musikfan bezeichnen und man dringt da wenig durch. Jetzt spielen wir handverlesen ein Stück von deinem aktuellen Album. Ich darf bitten. Fallen oder fliegen? Ich höre sie immer noch sagen, du solltest besser lernen, dich unsichtbar zu machen und nicht aufzufallen. Ich höre sie immer noch sagen, du solltest besser lernen, keine Fragen zu stellen. Auch wenn Unrecht geschieht, doch wenn keiner dich sieht, bist du für immer blind, du wirst für immer stumm sein. Fallen deine Worte in den ignoranten Wind. Hassen oder lieben, fallen oder fliegen, nehmen oder geben, fallen oder fliegen, knien oder stehen. Fallen oder fliegen, dienen oder leben, fallen oder fliegen, fallen oder fliegen. Ich höre sie immer noch sagen, du solltest besser lernen, mit den Skrupellosen zu paktieren. Und wie sie zu sein. Ich höre sie immer noch sagen, du solltest besser lernen, zu nehmen, was du kriegen kannst, egal wem's dann fehlt. Doch wenn keiner dich sieht, wirst du für immer blind. Du wirst für immer stumm sein. Fallen deine Worte in den ignoranten Wind. Hassen oder lieben, fallen oder fliegen, nehmen oder geben, fallen oder fliegen, knien oder stehen, fallen oder fliegen, dienen oder leben, fallen oder fliegen. Fallen oder fliegen. Ich höre sie immer noch sagen, du solltest besser lernen, führen zu folgen und Göttern zu gefallen. Doch wenn keiner dich sieht, wirst du für immer blind. Du wirst für immer stumm sein. Fallen meine Worte in den ignoranten Wind. Hassen oder lieben, fallen oder fliegen, nehmen oder geben, fallen oder fliegen, knien oder stehen, fallen oder fliegen, dienen oder leben, fallen oder fliegen, fallen oder fliegen. Das neue Album. Ein paar Fetzen aus dem Album habe ich natürlich schon mitbekommen aus anderen Rezensionen. Willkommen in den Zeiten der Planetenzerstörer. Wärst du Freitag auf der Straße? Ich? Ja, na klar. Das ist doch auf jeden Fall was. Du formulierst auch einen Grundwiderspruch zwischen Glück und Gier. Wir zerstören unseren Planeten, aber auch uns selbst. Was können wir tun? Ja, ich meine, das Thema ist ja jetzt bei mir überhaupt nicht neu. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt hier auf irgendeinen Zug aufspringe. Ich spiele zum Beispiel auch im Konzert einen Song, den habe ich eine Weile nicht gespielt, Wetter. Das ist ein Song von 2001, also ist entstanden anlässlich des ersten, wahrscheinlich deutschlandweit ersten Flut-Benefiz-Konzertes, was es überhaupt in Deutschland gab, nämlich in Berlin, Weißensee. Und da war das ja schon Thema. Und ich meine, wenn wir noch weiter zurückgehen, in den 70er Jahren, war das Wort Klimawandel ja im Prinzip eigentlich schon etabliert. Ich meine, der damalige US-Präsident hat aufs Weiße Haus Sonnenkollektoren bauen lassen, der nächste hat die dann wieder abbauen lassen, klar. Aber seit den 70er Jahren wissen wir um dieses Problem. Ich habe mich da gerade jetzt auch mit befasst, selbst die DDR war 1987 dem Montrealer Abkommen beigetreten. Also selbst wir, also auch da, also das ist jetzt nicht nur eine Erfindung von heute. Ja, und deshalb ist das, also finde ich das wunderbar, dass eine Generation, der ja immer nachgesagt wird, dass er im Prinzip außer PlayStation 4 und Netflix im Prinzip nicht mehr kennen, dass die sowas machen. Und natürlich gibt es auch da Mitläufer, die sagen, geil, wir können Schule schwänzen und so, aber es gibt dort, glaube ich, eine Menge interessierter, junger Menschen, die sich A, mit dem Thema auseinandersetzen müssen, ja, zwangsläufig, und natürlich aber auch mit anderen Sachen. Also es ist ja nicht nur, es ist ja, die lernen ja auch Demokratie. Die lernen, welche Möglichkeiten habe ich in einer Demokratie etwas zu tun? Das ist doch toll. Und jeder, ich muss wirklich sagen, jeder, der da irgendwie irgendwelche schrägen Kommentare in den Social Networks macht, die ja teilweise wirklich unterirdisch sind, der hat mein großes Mitleid, weil der hat es nicht begriffen. Der hat es wirklich einfach nicht begriffen. Also die Grundidee, dass junge Leute da sich formulieren, die finde ich sehr gut. Es ist natürlich jetzt die Frage, was könnte man demokratisch überhaupt tun? Weil ich denke, wir werden uns auf Verzicht einstellen müssen. Kann man natürlich auch fragen, inwieweit, oder was machst du selbst zum Beispiel? Ich meine, bist du zu Fuß, sind wir jetzt heute beide nicht hergekommen? Nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Und das hat auch seinen Grund, weil ich die Bühne steht voll mit Zeug. Das kannst du schlecht mit der Bahn transportieren. Und ich hab ja nur schon irgendwie die kleinste, praktischste und überhaupt Variante. Also die Alternative zum Beispiel zu dem Auto, was ich jetzt habe, wäre ein Bus. Ein Bus ist natürlich viel schlechter. Also so als CO2-Print, ne? So. Und klar, das kann man argumentieren, aber andererseits kann man andere Sachen machen. Zum Beispiel dieses Auto, mit dem ich zu den Konzerten fahre. Dieses Auto steht in Halle in der Garage. Ende. Also alles, was ich in Halle tue, außer wenn es jetzt wirklich mal irgendwas Schweres oder so zu transportieren gibt, dann bleibt das Auto stehen. Alles andere ist zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ich esse kein Fleisch, ich trenne meinen Müll, ich mache keine Inlandsflüge, Oder was weiß ich, wenn ich jetzt in Urlaub fliege, solche Sachen wie, was weiß ich, wir fliegen mal drei Tage auf den Malediven, das ist völliger Unsinn, sowas mache ich nicht. Und es gibt ganz viele kleine Sachen, die man tun kann. Das geht bei den Klamotten weiter, wo man kauft, was man kauft, bei wem man kauft und so weiter und so fort. Also ich meine, wenn du ein Shirt für 75 Cent kaufen kannst, dann kannst du dir sicher sein, dass dieses Shirt so produziert ist, dass man es eigentlich nicht kaufen darf. So einfach ist das. Und ich habe da noch eine ganz gute Beigabe. Ich habe Flugangst. Das ist natürlich der. So, jetzt spielen wir noch ein Stück von deinem aktuellen Album. Warte mal, ich muss mal gucken. Welt ohne Vision. Ich sehe lachende Männer mit blutigen Manschetten. Ich sehe redende Redner mit zerrissenen Mündern. Ich sehe den gesteinigten Poeten der wahren Lieder. Ich sehe den letzten Clown, der aus seinen Wunden schreit. Welt ohne Vision, kein Heute für ein Morgen im vergessenen Gestern. Welt ohne Vision, nimm dein tränenfeuchtes Tuch aus deinem Gesicht. Du kannst es nicht sehen, du siehst es nicht. Ich sehe verbrannte Bäume mit giftigen Rinden. Ich sehe Kinderarme mit schwingenden Macheten. Ich sehe verhungernde Menschen vor vollen Tellern. Ich sehe goldene Alleen aus Kratern atmen. Welt ohne Vision, kein Heute für ein Morgen im vergessenen Gestern. Welt ohne Vision, nimm dein tränenfeuchtes Tuch aus deinem Gesicht. Du kannst es nicht sehen, du siehst es nicht.